بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كابيتل 13، الجماع. Letztes Mal haben wir Kapitel 12. Da habe ich auch geschrieben Al-Jima', aber da habe ich einen Fehler gemacht. Kapitel 13 ist Al-Jima', Kapitel 12 ist Al-Ijtima'. Kapitel 12 ist Al-Ijtima'. Ich entschuldige mich für den Fehler. Auf jeden Fall, Al-Jima' bedeutet intime Beziehung eines Muslims. Und wir reden über dieses Thema oder müssen dieses Thema auch machen, damit man auch Wissen über diese Sache lernt. Und wer war schamvoller oder schamhafter als Rasulullah? Kein Mensch war schamhafter als er. Und er hat über dieses Thema geredet und auch Sahabiyat, weibliche Sahaba, haben auch den Gesandten Allah, wenn sie Fragen hatten, haben sie auch Aisha und so weiter gefragt, ja, ne? Auch wenn sie sich geschämt haben, weil man über dieses Thema auch nicht unwissend sein soll. Und wir behandeln heute, inshallah, 28 Unterpunkte. 28 Stück. Wir fangen mit dem ersten an, inshallah. Al-Ikhtilat, dass die Männer und Frauen, ja, gemeint die Männer und Frauen, die nicht Mahram sind, also die fremden Männer sozusagen, die fremden Männer und fremden Frauen, dass die zusammensitzen, ist nicht erlaubt. Abu Radeh al-Ansari überliefert, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen hörte. Als er sah, wie Leute sich auf der Straße mischten, er sagte, O Frauen, trennt euch. Es ist für euch nicht erlaubt, die Mitte des Weges zu nehmen. Und Janne, wenn das zum Mischen mit den Männern führt. Ihr sollt die Seite des Weges nehmen. Hadith Abu Dawud, Nummer 5272. Und nach dieser Sache liefen, oder nach diesem Hadith, liefen die Frauen so nah an der Wand, dass ihre Jilbabs daran hingen. Abu Dawud. Und der Gesandte Allah sagte, tretet nicht in die Gesellschaft der Frauen ein. Ein Mann fragte ihn dann, was ist mit ihrem Schwager? Der Gesandte Allah antwortete, der Schwager ist der Tod, das heißt der gefährlichste. Hadith in Bukhari. Zweitens, Al-Khalwa bedeutet eine Frau, die mit einem Nicht-Mahram alleine ist in einem Raum zum Beispiel. Al-Khalwa, eine Frau, die mit einem fremden Mann in einem Zimmer alleine ist. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Der Gesandte Allah sagte, wenn immer ein Mann und eine Frau alleine sind, das heißt ja die Verbote, die also fremder Mann, Shaitan ist die dritte Person. Wenn ein Mann und eine Frau alleine sind, ist Shaitan die dritte Person, die anwesend ist. Hadith in Abu Dawud und Muslim. Drittens. Drittens, Keshf al-Aurat, das heißt die Aura öffentlich entblößen oder enge Sachen anzuziehen. Und das ist auch nicht erlaubt. Sura 7, Vers 26. O Kinder Adams, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße verbirgt und Gefieder, aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Das ist eines von Allahs Zeichen, auf das sie bedenken mögen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist für den Mann nicht erlaubt, auf die Aura eines anderen Mannes zu schauen und für eine Frau nicht erlaubt, auf die Aura einer anderen Frau zu schauen. Und ein Mann soll nicht unter derselben Decke schlafen mit einem anderen Mann. Und dasselbe für Frauen mit Frauen. Yani. Und eine Frau soll nicht unter derselben Decke mit einer Frau schlafen. Hadith in Muslim Nummer 338, Musnad Imam Ahmed Nummer 11207 und Tirmidhi Nummer 2973. Viertens, Itlaq ul-Basr. Itlaq ul-Basr, das heißt, das andere Geschlecht anzustarren. Ist nicht erlaubt, dieses andere Geschlecht anzustarren, ja, ne? Sura 24, Vers 30 bis 31, sag zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist lauterer, ja, eine reiner für sie. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, denen, die ihre rechte Hand besitzt, also Sklaven, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben, den Kindern, die auf die Blöße der Frauen noch nicht aufmerksam geworden sind, und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Wendet euch alle reumütig zu Allah zu, ihr Gläubigen, auf das es euch wohl ergehen möge. Fünftens. التحدث عن مجامعة الأزواج. Das bedeutet so viel wie über den Geschlechtsverkehr zu reden, also mit anderen Personen über den Geschlechtsverkehr zu reden. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, gewiss unter denjenigen, die den schlimmsten Status haben werden bei Allah an Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, ist der Mann, der zu seiner Frau geht und oder sie kommt zu ihm wegen Beziehung, also Beziehung ja eine, wie soll ich sagen, die Ehebeziehung zwischen Mann und Frau, wenn sie ja eine, hier ist gemeint, wenn sie die Ehepartner zusammen verkehren. Und dann verrät er ihre Geheimnisse. Also er verrät ihre Geheimnisse. Und der Hadith ist im Muslim, Kitab und Nikah. Und auch umgekehrt. Wenn die Frau gerne mit ihrem Mann die Ehe macht und danach geht sie zu ihrer Schwester, Mutter, Freundin, was auch immer. Und danach erzählt sie die Geheimnisse ihres Ehemannes. Und das ist sehr gefährlich und das ist komplett, das ist nicht erlaubt. Weder, dass der Mann über seine Frau das erzählt, oder der Frau über ihren Mann. Sechstens, jetzt will ich die Tafel hinschauen. Sechstens. El-Qatz, jemanden der Zina beschuldigen. Sura 24, Vers 12 bis 13. Hätten doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge. Worum geht es hier? Um die Begebenheit von Aisha radiallahu anha. Sie haben ihr Zina Unzucht vorgeworfen. Sie haben ihr Unzucht vorgeworfen. Und deswegen tadelt Allah ihr die Leute und sagt, hätten doch, als sie es gehört habt, eine gute Meinung über sie gehabt und gesagt, das ist eine deutliche Lüge. Aisha radiallahu anha hat auf keinen Fall Zina gemacht und zu behaupten, dass sie Zina gemacht hat, ist Kufr. Warum? Weil Allah sie im Koran freigesprochen hat. Taib und Sura 24, Vers 4. Und was ist die Strafe für Qatf? Weil es gibt im islamischen Scharia Had al-Qatf. Also dass die Had al-Qatf, wenn jemanden wegen Zina beschuldigt. Wir sehen jetzt, was Allah sagt. Inshallah. Diejenigen, die den ehrbaren Ehefrauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit 80 Hieben und nehmt von ihnen niemals meine Zeugenaussage an, das sind die wahren Frevler. Wenn jemand im islamischen Land sagt, ja, diese Frau, diese gläubige Frau, die hat Zina gemacht und er bringt nicht vier Zeugen, die Adele sind, die gerecht sind, also die Bedingungen der Zeugenschaft erfüllen, und er geht so einfach so und sagt einfach, ja, der hat Sinner gemacht und so weiter. Er kriegt 80 Peitschenhiebe. 80 Peitschenhiebe kriegt er. Deswegen, man darf mit sowas nicht spielen, ja. Ne? Und niemanden der Unzucht einfach so beschuldigen, ohne Beweise und so weiter. Trieb. Siebtens. Es-Zina, Unzucht. Die Unzucht ist haram, verboten. Allah sagt in Sura 17, Vers 32: Und nähert euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches und die Böse ist der Weg. Und nähert euch nicht der Unzucht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wir geben einer fremden Frau oder einem fremden Mann, also im Falle von Schwestern, nicht die Hand, nicht mal die Hand geben wir. Okay? Sura 6, Vers 151. Und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten und was von ihnen offen und was verborgen ist. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Niemals ist ein Unzuchttreibender ein Mu'min, während er Unzucht treibt. Hadith von Bukhari und Muslim. Das heißt nicht, dass er kämpfer ist, aber das ist eine große Warnung sozusagen. Also es ist eine große Sünde. Na. Achtens. Achtens, Al-Liwat, die Homosexualität ist im Islam verboten. Die Homosexualität ist im Islam verboten. Surah 27, Vers 54 bis 55. Und wir sandten Lot, a.s., als er zu seinem Volk sagte, wollt ihr denn sehenden Auges, das Abscheuliche begehen? Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein, anstatt mit den Frauen? Aber nein, ihr seid Leute, die töricht sind. Surah 29, Al-Liwat. Surah 29, Vers 28 bis 29. Und wir sandten Lot, a.s., als er zu seinem Volk sagte, ihr begeht fürwahr das Abscheuliche, wie es vor euch niemand von den Herren, von den Weltenbewohnern getan hat, dass ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein, lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein und schneidet den natürlichen Weg ab und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche. Aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagte, bringe uns doch die Strafe Allahs her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Homosexualitätenvolk gemacht? Er hat sie vernichtet. Allah subhanahu wa ta'ala hat wegen dieser Sünde hat ein ganzes Volk vernichtet. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn immer du findest, wen immer du findest, das tun, was das Volk Lut alaihi wasallam tat, töte den Täter und denjenigen, bei dem es getan wird. Hadith im Musnad Imam Ahmed, Band 1, Nummer 3, seit 300. Tirmidhi und Ibn Majah, Nummer 2561. Also dieser Hadith, in der Scharia, im islamischen Land, der Homosexuelle, der wird, was? Er kriegt die Todesstrafe. Im islamischen Scharia ist es so. Das heißt jetzt nicht, dass man das hier umsetzen soll. Es gilt, wie gesagt, für den islamischen, für das islamische Land. Taib. Neuntens. As-Sihaq. As-Sihaq bedeutet das Umgekehrte von, also nicht Homosexualität, sondern das von Frauen, also das Lesbische. Das ist auch Haram. Gilt für beide, für Männer und für Frauen. Der Gesandte Allah sagte, lass nicht eine Frau, eine andere Frau unter der Decke umarmen. Hadith in Muslim. Okay. Zehntens, jetzt suche ich die Tafeln schon mal. Zehntens. Al-Jima' bil-Dubur. Was bedeutet das? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah schämt sich nicht für die Wahrheit. Allah schämt sich nicht für die Wahrheit. Allah schämt sich nicht für die Wahrheit. Wie soll ich sagen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah schämt sich nicht für die Wahrheit. Und er hat diese Sache verkündet. Und dann sagt er, dass der, wie soll ich sagen, dass der Verkehr von Anal, yani von hinten, dass er verboten ist. Hadith in Ibn Majah. Okay. Elftens. Etienne ul Bahaim. Sura 23, Vers 5 bis 7. Also Etienne ul Bahaim, was heißt das? Das heißt Geschlechtsverkehr mit Tieren. Geschlechtsverkehr mit Tieren ist auch Haram im Islam. Ja. Allah sagt in Sura 23, Vers 5 bis 7, erfolgreich sind die Gläubigen, Jane. Und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an besitzt, die einen Sklavenen, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Und Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte: Wer geschlechtliche Beziehungen mit einem Mahram hat, zum Beispiel eine Frau mit ihrem Vater oder mit ihrem Bruder, den tötet. Und wer geschlechtliche Beziehung mit einem Tier hat, tötet ihn und das Tier. Hadith in Ibn Majah. Also das Fleisch von diesem Tier wird nicht gegessen, das Tier wird getötet, ja. Islamische, wie gesagt, das sind Sachen, die im islamischen Staat zutreffen. Na. Zwölftens. Etienne al-Atfal, der Geschlechtsverkehr mit Kindern ist auch haram im Islam. Ist nicht erlaubt. Aisha radiallahu anha sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie heiratete, als sie 6 war und die Ehe mit ihr vollzog, als sie 9 war und sie blieb mit ihm 9 Jahre. Also als Aisha radiallahu anha schon erwachsen war, sie war schon eine Frau und also kein Kind, yani. Okay. Hadith in Bukhari Nummer 4738. 13. Al-Jima' Ithna As-Sawm. Al-Jima' Ithna As-Sawm bedeutet Geschlechtsverkehr während dem Fasten. Das ist auch nicht erlaubt während dem Fasten. Surah 2, Vers 187. Erlaubt es euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Das heißt, dass es am Tage nicht erlaubt ist. Warum? Weil man fastet. Abu Huraira überliefert, dass ein Mann zum Gesandten zu Hassan kam und sagte: Ich habe versagt, ich habe versagt, ich habe versagt. Ich hatte Geschlechtsverkehr mit meiner Frau im Ramadan. Der Gesandte Allah zu Hassan fragte: Kannst du einen Sklaven befreien? Ja, als Sühne für die Sünde? Er sagte: Nein. Der Gesandte zu Hassan fragte: Kannst du 2 Monate hintereinander fasten? Er sagte: Nein. Er sagte: Kannst du Arme speisen? Er sagte: Nein. Also gab ihm der Gesandte etwas Geld zum Spenden als Sühne für seine Sünde. Hadith in Bukhari. 14. Al-Wati ithna al-Hayd. Der Geschlechtsverkehr während Menstruation. Sura 2, Vers 222. Sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag, sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern. Also gemeint hier eine geschlechtlich. Und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Allah liebt die Reumütigen und er liebt die, die sich reinhalten. Fünfzehntens. Und der In. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ja, das sieht man aus dem Hadith, inshallah. Jabir ibn Abdullah überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu einem Beduinen sagten, der es nicht mochte, er mochte es nicht vorzeitig zu beenden. Also ein temporäres Verhüten. Und bat so um Erlaubnis, permanente Unterbrechung zu machen. Das heißt, Kastration. Also, Ichtisar. Der Gesandte Allah s.a.w. sagte, wer sich kastriert, ist nicht von uns. Hadith in Muslim. Und Abdullah ibn Mas'ud überliefert, anhu, wir sagten, der Gesandte Allah s.a.w., sollen wir uns selber kastrieren, weil sie waren entfernt von ihren Frauen und unter der Versuchung. Der Gesandte s.a.w. verbat uns dies. Hadith im Bukhari in Kitab al-Nikah. Sechzehnter Punkt. Ihlak en-Nasl. Kinder verbieten zu bekommen. Ja, dass man verbietet, Kinder zu bekommen. Überliefert über Naqil ibn Yasir, dass ein Mann zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam und sagte: Ich habe eine Frau mit guter Herkunft und Schönheit gefunden, aber sie ist impotent. Soll ich sie heiraten? Er sagte: Nein. Da kam er wieder mit derselben Frage und er sagte ihm, er soll sie nicht heiraten. Da kam er ein drittes Mal mit derselben Frage und er sagte, heirate diejenige, die liebenswert und fruchtbar ist, denn ich werde stolz auf eure große Anzahl vor den anderen Nationen sein. Abu Dawud, Nummer 2050. Siebzehntens. Al-Ijhad, Abtreibung. Sura 6, Vers 151. Also ich meine jetzt, wenn das Kind im Bauch der Mutter älter als 40 Tage ist. Okay? Wenn es jünger ist wie 40 Tage. Dann, wallahu alam. Allah sagt in Surah 6, Vers 151, und tötet nicht eure Kinder aus Armut, wir versorgen euch und auch sie. Al-Mughira ibn Shu'ba überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat euch den Ungehorsam gegenüber euren Eltern verboten, das Nehmen ohne Recht, geben, was nicht erlaubt ist, und eure Kinder zu vergraben. Ja, ne, lebendig. Hadith in Bukhari, Nummer 5975, Muslim Nummer 593, Musnad Imam Ahmed, Nummer 1781. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah wird niemals in das Gesicht einer Person schauen, der Fehlgeburten verursacht, Al-Imlas oder Abtreibung, Al-Ijhad. Der Hadith ist in At-Tabarani. 18. Tashabbuh bil jins al-akhar. Das andere Geschlecht zu imitieren, ist nicht erlaubt. Aisha überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah verflucht den Mann, der Frauenklamotten trägt, und die Frau, die Männerklamotten trägt. Hadith Abu Dawud. Und Aisha überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Frauen verfluchte, die sich wie Männer benehmen. Hadith in Bukhari. 19. Tachanus, dass ein Mann wie eine Frau ist. Also ihr habt geschrieben Mann wie Frau, oder man sagt Mannsfrau, kann man so sagen. Auf jeden Fall, Abdullah ibn Abbas sagte, radiallahu anhuma, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verfluchte die Frauen, welche wie Männer sind, ja, in ihrem Benehmen, Verhalten und so weiter, und die Männer, die wie Frauen sind. Hadith in Bukhari, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud und Ibn Majah. Abu Huraira überliefert, dass ein Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gebracht wurde, dessen Hände und Füße gefärbt von Henna waren. So fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, was ist los mit ihm? Sie erklärten ihm, dass er die Frauen imitiert. Also ordnete der Gesandte sallallahu alaihi wasallam für ihn, dass er ins Exil zu Naqir, also Exil heißt, dass er verbannt wird, und Naqir ist ein weit entfernter Ort, geschickt wird. Hadith in Abu Dawud. 20. Nikah al-Muharram, Maharim. Nikah al-Maharim, das Heiraten von Maharim. Das ist nicht erlaubt. Die Frau darf das nicht machen. Surah 4, Vers 23. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten, eure Nährmütter, die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden, von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid. Wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch, deren Töchter zu heiraten. Und verboten zu heiraten sind euch die Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Ländern hervorgegangen sind. Und verboten ist es euch, dass ihr zwei Schwestern zusammen zur Frau nehmt, außer dem, was bereits geschehen ist. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Hier werden ja die Frauen erwähnt, die der Mann nicht heiraten darf. Also von einer Frausicht sozusagen. Die Frau darf ihren Onkel nicht heiraten, der väterlicherseits ist, der mütterlicherseits ist, ihren Bruder, ihren Vater, ihren Opa, ihren Sohn, von ihrem Sohn, Namen und solche Sachen. Von ihrer Tochter zum Beispiel, der Ehemann, also ihr Schwiegersohn und so weiter und so weiter. 21. Ach ja, bei 15. Punkt kann man schreiben, statt permanentes Verhüten kann man schreiben, kastrieren. Also bei 15. soll man schreiben, bitte kastrieren. 21. Zawaj ul-Muslima. Dass eine muslimische Frau mit einem ungläubigen Mann heiratet, ist verboten. Haram. Sura 60, Vers 10. Weder sind sie, also die Muslime, also die muslimischen Frauen, ihnen, den Kuffar männlichen, zur Ehe erlaubt, noch sind sie, die Kuffar, ihnen, den muslimischen Frauen zur Ehe erlaubt. Sura 2, Vers 21. Und verheiratet nicht gläubige Frauen mit Götzendienern, bevor sie glauben. 22. Dass ein Muslim, also ein muslimischer Mann, mit nicht Ahlul Kitab heiratet. Also gemeint, ein muslimischer Mann darf ja mit Leuten von Leuten des Buches heiraten. Also Jude, Jüdin oder Christin darf ein Mann muslimisch heiraten, darf er. Aber auch mit Bedingungen natürlich, dass sie Muhsan ist. Was heißt das? Dass sie zum Beispiel nie Geschlechtsverkehr hatte oder so. Und wenn sie Geschlechtsverkehr hatte, darf ein muslimischer Mann eine Jüdin niemals heiraten, bis sie was? Bis sie Taube macht. Und was ist ihre Taube? Die Islamannahme. Okay? Also auch, dass ein muslimischer Mann Ahlul Kitab heiratet, hat auch Bedingungen und die muss man lernen. Nein. Und eine Frau, die nicht von Ahlul Kitab ist, zum Beispiel eine Feueranbeterin, die darf ein muslimischer Mann niemals heiraten, bis sie Taube macht und Muslimin wird. Sura 5, Vers 5. Erlaubt sind euch und die Ehrbaren von den gläubigen Frauen und die Ehrbaren von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde. Also, der Ahlul Kitab. 202, was? 221? Und heiratet Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben. 23. زواج الرجل من المتزوجة. Das Heiraten einer verheirateten Frau. Ein Mann darf nicht eine Frau heiraten, die bereits verheiratet ist. Sura 4, Vers 24. Und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten. Außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Taib, 24. زواج الرجل من المتعدة. Eine Frau zu heiraten während ihrer Idda, während ihrer Wartezeit, ist nicht erlaubt. Sura 2, Vers 228. Geschiedene Frauen sollen mit sich selbst drei Zeitabschnitte abwarten. 3, und auf Arabisch Qur. Und die Gelehrten unterscheiden sich in der Bedeutung von Qur. Manche sagen, das ist die Zeit der Reinheitsphase. Und manche sagen, also drei Reinheitsphasen. Manche sagen, drei Blutungsphasen. Also unterscheiden sich die Ulema in dieser Sache. Idda, eine geschiedene Frau ist das. Schreibe ich dann eben schon. Sura 2, Vers 234. Das ist die Idde der Witwe. Diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, so sollen diese mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage abwarten. Okay? Also eine Frau, dessen Mann verstirbt, wartet 4 Monate und 10 Tage. Das ist die Idde einer verwitweten Frau. Das schreibe ich hier. Ich schreibe hier 3. Kur. So. Geschiedene Frau wartet 3 Kur. Also geschieden und sie haben, die Ehepartner haben bereits den Geschlechtsverkehr vollzogen. Wenn sie den Geschlechtsverkehr nicht vollzogen haben und der Mann trennt sich von der Frau und es gab keine Chalwa zum Beispiel, dann ist die Ehe ohne die, gibt es keine Kur. Auf jeden Fall bei Witwe ist die Idda 4 Monate und 10 Tage. So. Sura 65, Vers 4. Diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Also wenn sagen wir mal, die Frau ist im zweiten Monat schwanger und der Mann trennt sich von der Frau, dann ist die Edda, bis das Kind geboren wird. Das heißt, sogar wenn sie im neunten Monat schwanger ist und der Mann trennt sich von ihr und einen Tag später bekommt sie das Kind, da war die Wartezeit nur ein Tag. Und das gilt auch für die Witwe. Oder eine Witwe, die schwanger ist. Bei einer Witwe, die schwanger ist, dann ist ihre Zeit auch nicht 4 Monate, 10 Tage, sondern die schwangere Witwe, sobald das Kind auf die Welt kommt, ist ihre Edda ist vorbei. 25 sind. Azihar, der Rückenschwur. Was ist denn der Rückenschwur? Wenn du zu deiner Ehefrau sagst, du bist verboten wie der Rücken meiner Mutter. Sura 58, Vers 2 bis 3. Diejenigen von euch, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen, sie sind doch nicht ihre Mütter. Ihre Mütter sind nur diejenigen, die sie geboren haben. Sie sagen, dafür war ein etwas Verwerfliches an Worten und etwas Falsches. Und Allah ist wahrlich allverzeihend und allvergebend. Diejenigen, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen und hierauf dann doch zu dem zurückkehren, was sie gesagt haben sollen, sollen einen Sklaven befreien, bevor sie beide einander berühren. Damit werdet ihr ermahnt und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. 26. Film, Nikah, die Ehe zu missbrauchen. Man darf die Ehe nicht missbrauchen. Sura 4, Vers 192, 29, Verzeihung. Und ihr werdet zwischen den Frauen nicht gerecht handeln können, auch wenn ihr danach trachtet, aber neigt nicht gänzlich von einer weg zu der anderen, so dass ihr sie gleichsam in der Schwebe lasst. Und wenn ihr es wieder gut macht und gottesfürchtig seid, gewiss, so ist Allah allvergebend und barmherzig. 27. Viel Talaq, mit der Scheidung spielen oder missbrauchen. Sura 2, Vers 231. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise oder gebt sie in rechtlicher Weise frei. doch behaltet sie nicht mit der Absicht der Schädigung, sodass sie übertretet. Wer dies tut, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Zum Beispiel, man darf nicht zu der Frau sagen, wenn du das und das machst, ich werde mich scheiden. Wenn du das machst, ich werde mich scheiden. Und scheiden, und scheiden, und scheiden. Er droht ihr immer mit der Scheidung bei Kleinigkeiten. Zum Beispiel. Sura 4, Vers 128 bis 129. Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Widersetzlichkeit oder Meidung befürchtet, so ist es keine Sünde für sie beide, sich in Frieden zu einigen, denn friedliche Einigung ist besser. Und die 129. Ayah habe ich schon bei dem 26. Punkt erwähnt, aber ich erwähne es nochmal, inshallah. Und ihr werdet zwischen den Frauen nicht gerecht handeln können, auch wenn ihr danach trachtet. Aber neigt nicht gänzlich von einer weg zu der anderen, so dass ihr sie gleichsam in der Schwebe lasst. Und wenn ihr es wieder gut macht und gottesfürchtig seid, gewiss, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Was heißt es, ihr werdet nicht gerecht sein können, auch wenn ihr danach trachtet? Das bedeutet nicht, dass man der einen zu essen gibt und der andere nicht, also wenn man zwei Frauen hat. Gerecht bedeutet hier, man kann nicht gerecht sein, man kann nicht beide gleichzeitig, man kann nicht beide gleich viel lieben. Du kannst nicht die eine Frau gleich wie die andere Frau lieben. Okay? Ja, ne. Aber man muss der einen Frau eine Wohnung anbieten, der andere Frau eine Wohnung, essen beide und trinken beides und so weiter und so weiter. Taib. 28. und das ist der letzte Punkt. Also, der Hadith, der 28. Punkt, Abu Mas'ud, radiallahu anhu, Al-Badri schlug seinen Sklaven und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kritisierte ihn. So sagt er, Abu Mas'ud, er ist frei für Allahs Wohlgefallen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, hättest du das nicht getan, würdest du vom Feuer erfasst werden. Hadith in Muslim. Ja, hier ist gemeint, 28. Punkt, dass man seinen Sklaven nicht ungerecht behält. Oder dass man nicht einen Sklaven ungerechterweise hat. So ungefähr. Und Allah weiß es am besten. Allah a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana innal hamdalillahi rabbil alamin.